Die Schizophrenie des Emigranten gab es ja nicht nur im Exil. Ein Schulfreund von mir, mit dem ich zusammen in Breslau Abitur gemacht hatte, war 1934 nach Berlin gegangen und dort auch politisch aktiv gewesen und hatte im Kaufhaus Wertheim antifaschistische Flugblätter die Treppenhäuser hinuntergeworfen. Und er kam später nach seiner Strafverbüßung zum Militär, zur Bewährungseinheit der 999er. Und der ist im März 1943, knappe 2 Monate vor der Kapitulation der Rommel-Armee, in Afrika gefallen. Zu behaupten, dieser Mensch sei für Hitler gefallen, wäre eine Schamlosigkeit. Und so sind viele gefallen, ohne damit für Hitler oder das tausendjährige Reich gefallen zu sein.